Hi, people! Hallo, Leute! How are you guys doing on this beautiful Saturday? Wie geht es euch heute an diesem wunderschönen Samstag? Let's wait 2 minutes. Lasst uns noch 2 Minuten warten. And let's see how quickly people come in. Und schauen, wie schnell die Leute reinkommen. 100! 220! 220! 250! 250! 300. Look at this. Schaut euch das an. Quickly, wow, you people engaged. Wow, ihr Leute kommt so schnell rein. It's amazing how many people are touched by this. Es ist beeindruckend, wie viele Leute hiervon berührt werden. All over the world. Auf der ganzen Welt. I'm giving you 1 minute. Ich gebe euch noch 1 Minute. Simply so that people can come in. Einfach damit die Leute reinkommen können. Sugar. People, you can stop sending requests to be in this live video. Nobody's gonna be in it. Ihr könnt auch aufhören, Anfragen zu stellen, um in dieses Live zu kommen. Daniel and me. Es ist nur Daniel und ich. And the Holy Spirit and the Father and Jesus. That's already 5. Und der Heilige Geist und Vater und Jesus. Also wir sind zu 5. You guys are sweet though. Ihr seid trotzdem super lieb. Okay. Just another few seconds and we go. Okay, noch ein paar Sekunden und dann legen wir los. I'm glad that you're anxious about this message. Ich bin froh, dass euch diese Botschaft so wichtig ist. Let me just give you a little advice. Ich will euch einen kleinen Rat geben. First of all, zuerst einmal, If you have come into these lives like whatever, number 6 or number 5, wenn ihr zu diesem Live beim 5. oder vielleicht beim 6. Mal dazugekommen seid, I advise you, go back and listen to the whole series on YouTube. Dann hört euch bitte die ganze Serie auf YouTube an. Geht zurück. We're also going to put them on Spotify. Wir stellen sie außerdem auch auf Spotify. Because if you don't listen to the whole thing, it's hard for you to grasp. Denn wenn du nicht die ganze Serie anhörst, dann ist es schwer für dich zu verstehen. And I understand many things are very difficult for you to understand. Und ich verstehe, dass viele Dinge schwer zu begreifen sind. Hey Jimmy, my son. Ah, hallo Jimmy, mein Sohn. Ich liebe dich so sehr. I would like to bring you into the life, Jimmy, but sorry. Ich würde dich gerne ins Live reinholen, aber sorry. Anyhow, mir fehlt Jimmy da assistiendo in Estados Unidos. So I understand that things are very hard for you to really understand. Ich weiß, dass viele Dinge schwer für euch sind zu verstehen. Because it breaks every religious paradigm. Denn es zerbricht jedes religiöse Paradigma. It was hard for me. Und das ist hart für mich. So listen to them over and over and over again. Also hört euch die Videos immer und immer wieder an. And the second thing, study the finished work of the cross. Und das zweite ist, studiert das vollbrachte Werk am Kreuz. This is the real reason. Das ist der eigentliche Grund, why I decided I will do 7 days only. Warum ich beschlossen habe, dass 7 Tage lang, 4 more days, also noch 4 Tage jetzt, of doing a special promotion of my book, The New Covenant and No Limits. Ein besonderes Angebot für meine Bücher Leben in der Fülle des neuen Bundes und Leben ohne Begrenzung zu machen. So that you can study the new covenant and everything makes sense to you. Damit ihr den neuen Bund studieren könnt und alles Sinn macht. Mir kann nicht, da ist der Kapitel. So anyhow, on my side. Also auf meiner Seite. If you go up to the profile, there's Linktree. Wenn ihr zu meinem Profil geht, das ist Linktree. And there you can have the promotion 4 more days. Und da ist das Angebot. Das geht noch 4 Tage. Only 50 reais instead of 70. Nur 50 Reais anstatt 70. And that's just a few more days. Und das ist nur noch ein paar Tage. And also today at 5 o'clock. Außerdem mache ich heute um 5 Uhr. I'm doing a live with the director of orphanage just about our children in children's work in Brazil. Ein Live mit der Direktorin der Waisenhäuser nur für unsere Kinder hier in Brasilien. And then tomorrow we are starting again at 8 o'clock. Und morgen fangen wir wieder an um 20 Uhr. No. On Monday. Oh nein, sorry, am Montag. Tomorrow at 3 o'clock Sao Paulo time. Morgen um 3 Uhr Sao Paulo Zeit. A prophetic and supernatural life. Machen wir ein prophetisches und übernatürliches Live. No teaching. Keine Lehre. Just prophesying and releasing the supernatural. Nur Prophetien und Freisetzen des Übernatürlichen. Me and three of my spiritual children. Ich und 3 von meinen geistlichen Kindern. And Debbie. Und Debbie. Okay, turning the comments off. Okay, jetzt schalte ich die Kommentare ab. Let's hit the road, running. Und wir gehen legen los. Okay, I told you that I will teach you about how to change your heart. Wie gesagt, werde ich euch lernen, wie ihr euer Herz verändern könnt. But you have to wait for that. I will probably do it on Monday. But I will teach you. This is my promise. Aber ihr müsst noch warten. Wahrscheinlich wird das Montag. Aber ich werde darüber lernen. Das ist versprochen. I will. Das mache ich euch. Tighten your seatbelt. Schnallt euch an. Because today we're going to race. Denn heute kommen wir richtig in Fahrt. Get your pen ready. Legt einen Stift bereit. Re-study what I'm teaching today. Und studiert, was ich heute lehre, noch einmal hinterher. Holy Spirit, how we need you. Heiliger Geist, wir brauchen dich so sehr. It is impossible for us to understand the new covenant without you. Es ist unmöglich, den neuen Bund ohne dich zu verstehen. Nobody can. Keiner kann das. So Holy Spirit, we are desperate for you. Also Heiliger Geist, wir brauchen dich so dringend. Teach us. Bitte lehre uns, bitte. Please. Bitte. We are desperate. Wir sind verzweifelt. We surrender. Wir geben uns dir hin. Teach us, Holy Spirit. Lehre uns, Heiliger Geist. Thank you. Danke. Okay. Appropriating faith is not about what you want. Nehmender Glaube geht nicht um das, was du willst. Do you know, people take things that I teach and use it in a way that I never taught. Leute nehmen die Dinge, die ich lehre, und verwenden sie auf eine Weise, die ich nie gelehrt habe. But that happened to Paul, that happened to Kenneth Hagin. Aber das passiert auch bei Paulus und Kenneth Hagin. Paul taught grace in new covenant and then he had to write Romans to tell him, hey, you can't live by sin. That's not what grace means. Paulus lehrte über Gnade und den neuen Bund und dann musste er den Römerbrief schreiben und erklären, ihr könnt nicht mit Sünde leben, das bedeutet Gnade nicht. Kenneth Hagin, bevor er starb. A guy that I personally knew. Das ist ein Mann, den ich persönlich kannte. He was in his office. Er war in seinem Büro. And Kenneth Hagin was weeping. Und er weinte. He said, if I would have known that many of my followers use the message of faith that I preach. Er sagte, wenn ich gewusst hätte, dass viele meiner Nachfolger die Botschaft des Glaubens, die ich predige, and apply it completely wrong, dass sie das einfach nehmen und völlig falsch anwenden, I wish I would have died and Jesus would have taken me to heaven before all this have happened. Dann wäre ich lieber früher gestorben, damit Jesus mich in den Himmel holt, bevor all dies passiert ist. So appropriating faith is not. Also nehmender Glaube ist nicht. I want this. Ich will das. I just stop asking. Ich höre einfach auf zu bitten. I say thank. Ich sage danke. I believe. Ich glaube. And then I am. Und dann habe ich es. That's not appropriating. Das ist nicht nehmender Glaube. Let me make it again super clear. Ich mache es noch mal ganz deutlich. Appropriating faith is you have to appropriate what Jesus gave you or did for you. Nehmender Glaube bedeutet, in Besitz zu nehmen, was Jesus dir gegeben oder für dich getan hat. Not what you want. Nicht das, was du willst. How many times have I told you people? Wie oft habe ich euch gesagt? Prayer is not trying to convince God of the things that you want. Gebet ist nicht der Versuch, Gott von den Dingen zu überzeugen, die ihr wollt. It is aligning your heart with his heart. Es ist euer Herz in Übereinstimmung mit dem Seinen zu bringen. So you can't say, well, Reinhard taught us about appropriating faith. I want this and that's what I apply. Ihr könnt also nicht sagen, Reinhard hat uns über nehmenden Glauben gelehrt. Ich möchte dies und das und dann wende ich das einfach an. I mean, you can do whatever you want. You're free. Du kannst das natürlich tun. Du bist ja frei. It's not going to work. You're going to be disappointed and deeply hurt. Aber so steht es nicht im Wort und du wirst enttäuscht und sehr verletzt sein. Du nimmst die Gottfakten in Besitz. Gottfakten sind das, was Gott durch das vollbrachte Werk am Kreuz gegeben oder getan hat. So how do you know what is a Gottfakt? Wie weißt du, dass es ein Gottfakt ist? Well, you study the New Testament. Du studierst das Neue Testament. Whenever it says in him, it's a Gottfakt. Immer wenn es heißt in ihm, dann ist es ein Gottfakt. Whenever it says through him. Und wenn es heißt durch ihn. When it says in Christ, through Christ. In Christus oder durch Christus. When it says in the past tense or the present continuous, that is a God fact. Wenn es in der fortlaufenden Gegenwart oder in der Vergangenheit geschrieben steht, dann ist es ein God fact. For instance, zum Beispiel, God has given me everything I need for an abundant life. Gott hat mir alles gegeben, was ich für ein Leben im Überfluss brauche. That's a God fact. Das ist ein God fact. You can appropriate this. Das kannst du anwenden. Okay. Okay. Oh, Reinhard, you're so cute. Oh, Reinhard, du bist so nett. I just wanna go to your house and hang out with. Ich möchte einfach zu dir nach Hause kommen und Zeit mit dir verbringen. Well, thank you. Dankeschön. Have a little kissy. Ihr kriegt ein Küsschen. Do you know how many people wanna do that every day? Wisst ihr, wie viele Leute das jeden Tag machen wollen? My day is only 24 hours. Mein Tag hat nur 24 Stunden. Everybody wants to come to my house. Alle wollen in mein Haus kommen. I'm not sure if they wanna come because of me. Ich weiß nicht, ob sie unbedingt wegen mir kommen wollen. I think they wanna come because of him. Ich denke, sie wollen kommen wegen ihm. Because they see he's cute, he's young, he's single. Sie sehen, dass er nett ist und jung und single. Try to use me to come and visit him. Deshalb versuchen sie mich zu benutzen, um ihn zu besuchen. Well, that's not a God fact. Ja, aber das ist kein Gottfakt. That's not the human. Forgive him, people. Vergib ihm, Leute. Deshimena. He wants. What? Sorry, Paul. Oh, sorry, Leute. Desculpa, gente. That's not a God fact. Es ist kein Gottfakt. He wants all the pretty young ladies to come here. Er möchte, dass all die hübschen jungen Frauen hierher kommen. It's not a God. Aber das ist kein Gottfakt. That's not how it... You're crazy, son. Du bist verrückt, Sohn. That's not how it works. So funktioniert das nicht. Can you see how happy we are? Seht ihr, wie glücklich wir sind? You know, after I've been in heaven, I ask myself this question. Wisst ihr, nachdem ich im Himmel war, fragte ich mich... How are religious people going to spend the whole eternity there? Wie werden religiöse Menschen die Ewigkeit dort verbringen? It is the happiest place I've seen anywhere in the universe. Es ist der fröhlichste Ort, den ich im ganzen Universum gesehen habe. The joy in heaven is so crazy. Die Freude im Himmel ist so verrückt. But I wonder, the religious people will suffer, I think, more in heaven than they would in hell. I always think that. I know that's not quite right, but I sometimes think like that. Dass ich mich frage, ob die religiösen Leute im Himmel mehr leiden als in der Hölle. Natürlich stimmt das nicht wirklich, aber manchmal denke ich es. Because it's such a super crazy happy place. Denn es ist so ein total verrückter, glücklicher Ort. That's why we are so happy, because we've learned to access heaven. Und darum sind wir so glücklich, weil wir gelernt haben, Zugang zum Himmel zu bekommen. So a God fact is what God has given to you and done for you through the finished work of the cross. Also ein Gottfakt ist etwas, das Gott dir gegeben hat, für dich getan hat durch das vollbrachte Werk am Kreuz. Last night I went to bed, I don't know, about 11:30. Gestern Abend bin ich gegen 11:30 ins Bett gegangen. Und ich habe nur etwa eine Stunde geschlafen. And then I woke up. Und ich wachte auf. When I woke up, I had this God encounter. Und als ich aufwachte, da hatte ich diese Begegnung mit Gott. It was very strong. Und es war sehr stark. And the Lord said something to me that kept me then awake for a while. Und der Herr sagte etwas, das mich eine Weile wach hielt. He said, Reinhard. Er sagte, Reinhard. Very few of my children. Nur sehr wenige von meinen Kindern. Live by what my cross and resurrection has done for them. Leben durch das, was mein Kreuz und meine Auferstehung für sie getan hat. Most of them only live by a small part of it. Die meisten leben nur von einem kleinen Teil davon. Oh my God, I was rolling in my bed trying to figure that out. Oh mein Gott, ich lag in meinem Bett und versuchte das zu verstehen. Listen. Hör zu. Most Christians. Die meisten Christen. They live by only a small part of what the cross did. Leben nur von einem kleinen Teil von dem, was das Kreuz für sie getan hat. Which part? Und welcher Teil? My sins are forgiven. I'm going to heaven. Meine Sünden sind mir vergeben und ich komme in den Himmel. And many Christians aren't even sure about that. Und viele Christen sind sich nicht mal dessen sicher. They think they hope they go to heaven. Sie haben lediglich die Hoffnung, dass sie in den Himmel kommen. But they hope they won't lose their salvation. Und sie hoffen irgendwie, dass sie ihre Erlösung nicht verlieren werden. But the Lord said to me last night that very few of his children live by everything that the cross and resurrection has done. Doch der Herr sagte mir letzte Nacht, dass nur sehr wenige von dem leben, was das Kreuz der Auferstehung getan hat. Look at this. Das ist echt traurig, schaut euch das an. He who is joined to the Lord, 1 Corinthians 6:17. Der dem Herrn anhängt, 1 Korinther 6:17. He who is joined to the Lord is one spirit with him. Der dem Herrn anhängt, ist ein Geist mit ihm. You are one with Jesus. Ihr seid eins mit Jesus. You are absolutely one with him. Du bist absolut eins mit ihm. Do you know? Ich weiß nicht. I have to give you half a second. How do I say that? No, I'm gonna say. Ich sag's einfach. Do you know what is one of the huge problems? Wisst ihr, was eines der ganz großen Probleme ist? Why Christians don't appropriate what happened on the cross? Warum Christen nicht annehmen, was am Kreuz passiert ist? Because they haven't understood the new covenant. Weil sie den neuen Bund nicht verstanden haben. So now they believe that everything that Jesus said implies for them. Und nun glauben sie, dass alles, was Jesus sagte, auf sie zutrifft. Let me tell you something. Lasst mich euch etwas sagen. Very little of what Jesus said actually applies to you. Nur sehr wenig was von dem, was Jesus sagte, gilt eigentlich für euch. Did you hear me? Habt ihr das gehört? Very little of what Jesus actually said applies to you and to me. Nur sehr wenig von dem, was Jesus gesagt hat, gilt tatsächlich für dich und mich. I've been so criticized for this statement. Ich wurde für diese Aussage so sehr kritisiert. Study the new covenant, please. Studier bitte den neuen Bund. Jesus is the lamb that was slain before the foundation of the world. Jesus ist das Lamm, das geschlachtet wurde vor der Grundlegung der Welt. Jesus came in the time of the old covenant. Jesus kam in der Zeit des alten Bundes. He came to the people of Israel who lived under the law. Er kam zum Volk Israel, das unter dem Gesetz lebte. Jesus himself said, I did not come to the Gentiles. You and I, we are Gentiles. Jesus sagte selbst, ich bin nicht zu den Heiden gekommen. Du und ich, wir sind Heiden. leiden. We are not Jews by birthright. Maybe somebody's watching who is, but most of us are not. Wir sind keine Juden durch Geburtsrecht. Vielleicht sind es einige, die zuschauen, aber die meisten von uns sind es nicht. I'm Austrian and American. Ich bin Österreicher und Amerikaner. Er ist Brasilianer. You are whatever you are. Du bist, was auch immer du bist. But if you're not a Jew, aber wenn du kein Jude bist, you have to understand. Musst du verstehen. Jesus said, I came to the people of Israel. Jesus sagte, ich kam zu den Leuten von Israel. The woman who wanted to get a, have her daughter healed. Zu der Frau, die wollte, dass er ihre Tochter heilte. Jesus said, I didn't come to you. Sagte, ich bin nicht zu dir gekommen. I came for the lost people of Israel. Ich bin zu den verlorenen Menschen in Israel gekommen. That's who he came for. Für sie kam er. He came to die for the whole world. Er kam, um für die ganze Welt zu sterben. But he came to talk to and to teach the Jews. Aber er kam, um zu den Juden zu sprechen und sie zu lehren. So what he said was mostly said to the Jews. Also fast alles, was er sagte, wurde zu den Juden gesprochen. So why do we take everything he said and think this is applying to us? Warum nehmen wir dann alles, was er sagte, und denken, dass es auch für uns gilt? Let me ask you a question. Ich möchte euch eine Frage stellen. Ask it for yourself. Und die könnt ihr euch selbst beantworten. What is the very first thing that God ever did? Was ist das allererste, das Gott jemals getan hat? You know, most people say to me, und die meisten Menschen sagen zu mir, Reinhard, the first thing that God ever did was that he created the world. Reinhard, das erste, was Gott getan hat, war, dass er die Welt geschaffen hat. They always said no. Nein. Then they say, the first thing he did is he said let there be light. Dann sagen die Leute, das erste, was er getan hat, war, er sagt, es werde Licht. I say no. Und ich sage nein. Ephesians 1 verse 4 says, Epheser 1 Vers 4 sagt, that he chose us in him, in Jesus Christ, dass er uns in sich, in Jesus, erwählte. Before the foundation of the world. Vor Grundlegung der Welt. So the first thing God did is he was thinking about you. Das erste, was Gott tat, war an dich zu denken. First thing he did, he chose you. Das erste, was er tat, er erwählte dich. Before he even thought about creating the world, he was thinking about choosing you for intimacy with him. That's beautiful. Bevor er überhaupt darüber nachdachte, die Welt zu erschaffen, dachte er daran, dich zu erwählen, um Intimität mit dir zu leben. To walk in this deep, beautiful love relationship with him. Das ist wunderschön, in dieser Liebesbeziehung mit ihm zu leben. So once we understand that what Jesus was teaching, most of it he didn't say to us. Wenn wir also erst einmal verstehen, dass Jesus die meisten Dinge, die er lehrte, nicht zu uns sagte, that changes so much. Das verändert so viel. You know, people say to me, but Reinhard, how can you talk like this about Jesus? Aber viele Leute sagen zu mir, Reinhard, wie kannst du so über Jesus reden? It is really, really interesting. Es ist richtig, richtig interessant. Because most people who say, I believe everything that Jesus said. Die meisten Leute, die sagen, ich glaube alles, was Jesus sagte. They actually don't obey what Jesus said. In Wirklichkeit gehorchen sie ihm gar nicht. And even worse, they don't live by what Jesus did at the cross. Und noch schlimmer, sie leben nicht in dem, was Jesus am Kreuz tat. Let me give you an example. Ein Beispiel. Many people said to me, viele Leute sagen mir, but Reinhard, Jesus said that we have to tithe. Reinhard, Jesus sagte, wir sollen den Zehnten geben. So I tithe. Darum gebe ich den Zehnten. Listen. Hör zu. First of all, Jesus never taught tithing to you. Zuerst einmal hat Jesus niemals dir gelehrt, den Zehnten zu geben. Secondly, Jesus said to the Pharisees. Zweitens sagte Jesus zu den Pharisäern, people lived under the law. Also den Menschen, die unter dem Gesetz lebten. He talked to them about it. Er sprach zu ihnen und lehrte über den Zehnten. One time. Einmal. And here is what he said. Und er sagte ihnen, he never told them to tithe money. Er forderte sie nie auf, den Zehnten zu geben. He told them to tithe from the fruit of the field only, from the herbs and from the mints. Er sprach nur darüber, dass sie den Zehnten von den Früchten des Feldes geben und von den Kräutern und der Minze. So those people who say, I do everything that Jesus taught us and that Jesus said. Also wenn Leute sagen, ich mache alles, was Jesus sagt und gelehrt hat. And then they bring money as a tithe. They are disobeying Jesus because he never said you should do that. He said you should tithe from your stuff that grows in your garden. Und wenn sie dann den Zehnten geben, dann gehorchen sie Jesus nicht, denn er sprach nie davon, dass sie das tun sollen. Er sprach von den Dingen, von den Früchten im Garten. They judge. Sie richten. Jesus said, don't judge. Jesus sagte, richtet nicht. They look after women lustfully. Jesus said, don't do that. Sie schauten lustvoll nach einer Frau und Jesus sagte, tut das nicht. Their hand has sinned and they did not cut off their hand. Ihre Hand hat gesündigt und sie hacken ihre Hand nicht ab. Jesus said, obey the law and they don't obey the law because there are 632 laws. Jesus sagte, gehorcht dem Gesetz und sie gehorchen dem Gesetz aber nicht, denn es gibt 632 Gesetze. Many of them, none of you people obey. Viele von ihnen, viele von euch gehorchen nicht. So what I'm trying to tell you is this. Und was ich damit sagen will, ist Folgendes. If you really love Jesus and are passionate about him like I am. Wenn ihr Jesus wirklich liebt und Leidenschaft für ihn habt, so wie ich. You are much more concerned of living by the finished work of the cross than trying to pick out every little word that he said that you don't even understand. Dann macht ihr euch viel mehr Gedanken darüber, dass ihr gemäß des vollbrachten Werk am Kreuzes lebt, anstatt jedes kleine Wort herauszupicken, das er gesagt hat und das ihr noch nicht einmal richtig versteht. So yesterday we talked about we have to live by appropriating faith. Gestern sprachen wir darüber, dass wir in nehmendem Glauben leben müssen. We have to break out of this religious mindset. The only thing that we keep thinking about is Matthew 7. Wir müssen aus diesem religiösen Denkmuster ausbrechen, in dem das einzige, was zählt, Matthäus 7 ist. Let me say it again. Ich will es nochmal sagen. People do this to me literally almost every day. Leute tun mir das buchstäblich jeden Tag an. Those who find it hard to embrace the finished work of the cross. Wer es schwer findet, das vollbrachte Werk am Kreuz anzunehmen. Why don't you ask the Holy Spirit to teach you the truth? Warum bittest du nicht einfach den Heiligen Geist, dir die Wahrheit zu lernen? I'm not going to debate this with anybody. Nobody. Ich werde das mit niemandem diskutieren und mit niemandem debattieren. You know why? Wisst ihr warum? Not because I'm afraid of an illogical discussion. Nicht weil ich Angst vor einer logischen Diskussion habe. No, I'm not afraid. Nein, ich habe keine Angst vor nichts. Aber ich sage euch, warum ich mich mit niemandem auf eine Diskussion über den neuen Bund einlasse. Denn ich bin davon überzeugt, dass ein Schlüsselelement des neuen Bundes Freiheit ist. Und einer der größten Feinde des neuen Bundes ist Religion. Religion kontrolliert und der neue Bund bringt Freiheit. Reason why I'm not entering in the debate. Und darum gehe ich auf keine Diskussion mit irgendjemandem ein. Because through the new covenant you have the freedom to disagree with me. Denn durch den neuen Bund hast du die Freiheit, eine andere Meinung zu haben als ich. I give you this freedom. Ich gebe dir diese Freiheit. You can post everywhere you want saying why not teaching everything wrong because look at these scriptures. You're free to do that. Du kannst überall, wo du willst, posten, dass Reinhard etwas Falsches lehrt aufgrund von dieser oder jener Bibelstelle. Du hast die Freiheit. You know, I have friends that are concerned about my reputation. Ich habe Freunde, die sich Sorgen machen um meinen Ruf. It's really funny. That's the last thing I'm concerned about. Es ist wirklich lustig, denn das ist das Letzte, worum ich mir Sorgen mache. Not reputation here on earth. Nicht der Ruf hier auf Erden. I'm concerned about my reputation in heaven and in hell. Ich mache mir Gedanken über meinen Ruf im Himmel und in der Hölle. Heaven knows me. Der Himmel kennt mich. And hell is scared of me. Und die Hölle hat Angst vor mir. That's the only two places where I'm concerned about my reputation, but not here on earth. Das sind die einzigen beiden Orte, an denen ich mir Gedanken mache über meinen Ruf, aber nicht hier auf der Erde. I'm saying this because so many people. Ich sage dies, weil so viele Personen. They ignore hundreds of scriptures that clearly prove the new covenant. Hunderte Bibelstellen ignorieren, die den neuen Bund eindeutig belegen. And hundreds they ignore. Sie ignorieren hunderte Stellen. And three or maybe four that they don't understand and don't seem to fit into the new covenant. Und an drei oder vier Stellen, die sie nicht richtig verstehen und die nicht in den neuen Bund passend zu scheinen. That's what they get stuck on. Daran kleben sie fest. Listen to me. Hört mir zu. First of all, I don't know everything and I don't have to know everything. Zuerst einmal, ich weiß nicht alles und ich muss nicht alles wissen. God doesn't love me more or less if I know everything. Gott liebt mich nicht mehr oder weniger, wenn ich alles weiß. The new covenant works and that's enough for me. Der neue Bund funktioniert und das reicht mir. The things that I can't answer, I don't need to answer. Es gibt Dinge, die ich nicht beantworten kann und die ich nicht beantworten muss. Maybe in a few years I will have revelation. Vielleicht habe ich in ein paar Jahren eine Offenbarung. Who cares? Aber wen kümmert das? I really don't care. Mich auf jeden Fall nicht. But I've made a decision. Aber ich habe entschieden, that if any scripture does not fit into the finished work of the cross, I leave it and say, don't understand. Dass ich jede Bibelstelle, die nicht in das vollbrachte Werk am Kreuz passt, zur Seite lege und sagt, okay, ich verstehe es nicht. Who knows? Maybe one day the Lord will show me that some things I saw I didn't quite see complete. That's fine with me. Vielleicht zeigt mir der Herr eines Tages, dass ich einige Dinge nicht richtig gesehen habe und das ist in Ordnung. Listen to this. Hör zu. You can only appropriate what God has given you and said to you the way God said you have to appropriate. Ihr könnt die Dinge, die Gott euch gegeben und gesagt hat, nur auf die Art und Weise anwenden, wie Gott sagt, dass ihr sie anwenden sollt. I never said that what Jesus said or taught was not important. Ich habe nie gesagt, dass das, was Jesus gesagt oder gelehrt hat, nicht wichtig ist. Das habe ich nie gesagt. What I said is many things don't apply to me. Aber was ich gesagt habe, ist, dass viele Dinge nicht auf mich zutreffen. But everything Jesus said was important. Aber alles, was Jesus sagte, ist wichtig. It was important to the people he said it. Es war wichtig für die Leute, zu denen er es gesagt hat. And it was important for the purpose he said. Und es war wichtig aus dem Grund, aus dem er es gesagt hat. I'm going to try to teach today about the Lord's Prayer, which many people are confused about. Ich werde heute versuchen, über das Vaterunser zu lernen, und viele Menschen haben darüber eine falsche Vorstellung. Schauen wir, ob wir es schaffen. But let me show this so clear and so simple. Und ich will euch das ganz klar und einfach darstellen. The scripture that everybody knows when we talk about preaching the gospel and how to get saved is Romans 10. Wenn es um das Predigen des Evangeliums und um die Errettung von Menschen geht, kennt jeder Römer 10. I've already mentioned it, but I'm going to make it clear again. Ich habe es schon erwähnt, aber ich möchte es nochmal einmal klarstellen. Here the Bible talks about how we actually appropriate salvation. Hier spricht die Bibel darüber, wie wir die Erlösung eigentlich annehmen können. So look at Romans chapter 10. Also schauen wir uns Römer 10 an. The first thing I want to tell you is this. Das erste, was ich euch sagen will, ist: Salvation does is not limited to sins and forgiven and going to heaven. No. Errettung beschränkt sich nicht nur auf die Vergebung der Sünden und in den Himmel zu kommen. Nein. Time to study this in depth because we would take too much time. Ich habe keine Zeit, das gründlich zu erklären, denn es würde zu lange dauern. But Jesus said, your faith has healed you, but in the Greek it says saved you. Aber Jesus sagte, dein Glaube hat dich geheilt, doch im Griechischen steht dort errettet. The word for save and heal is the same word in the Greek. It means both. Das Wort für errettet und geheilt ist im Griechischen dasselbe. Es bedeutet beides. Healing includes salvation includes healing. Errettung beinhaltet auch Heilung. It means a well-being before God. Es bedeutet Wohlergehen vor Gott. It means prosperity and protection. Es bedeutet Wohlstand und Schutz. All this is included in salvation. All dies ist in Errettung enthalten. It's all included in the finished work of the cross. Es ist enthalten im vollbrachten Werk am Kreuz. Look, schau zu. The reason why you don't need to pray for protection. Der Grund, warum du nicht um Schutz beten musst, is because through the finished work of the cross. Das ist, weil du durch das vollbrachte Werk am Kreuz, you are hidden with Christ in God. Mit Christus in Gott verborgen bist. This is your life. Das ist dein Leben. This is Christ. Das ist Christus. You are hidden with Christ in God. Du bist mit Christus in Gott verborgen. Get this, people. It's not so complicated. Bitte versteht das, Leute. Es ist nicht so kompliziert. A five-year-old child can understand. Ein fünfjähriges Kind kann das verstehen. This is Jesus. Das ist Jesus. This is God. Das ist Gott. This is you. Das bist du. Colossians 3 says. Kolosser 3, Vers 3. You're hidden with Jesus in God. Wir sind verborgen in Christus in Gott. Listen. Hör zu. If this is where you are. Wenn du hier bist. Tell me. How much sense it makes now to still ask God or Jesus to protect you? Dann sag mir mal, wie logisch es ist, Gott oder Jesus noch zu bitten, dich zu beschützen. Think drüber nach. You are hidden all the way deeply inside of Christ and in God. Du bist ganz und gar in Gott und in Christus verborgen. You're one with him. Du bist eins mit ihm. And now you are asking him. Und nun bittest du ihn. Pleading with him. Und flehst ihn an. Begging him. Und bettelst ihn an. To protect you. Dich zu beschützen. You know what it does? Wisst ihr, was das macht? It smacks him in the face. Es gibt Jesus eine Ohrfeige. It does. Wirklich. This kind of prayer is actually telling Jesus, Jesus, I don't believe what you said and I don't believe what you did. Diese Art Gebet sagt in Wirklichkeit, Jesus, ich glaube nicht, dass das, was du gesagt hast, und ich glaube nicht, was du getan hast. But Jesus said, deliver us from the evil one. Aber Jesus, erlöse uns von dem Bösen. The work of the cross has not yet happened when Jesus said that. Das Werk am Kreuz war noch nicht geschehen, als Jesus das sagte. Think about it. Denk doch mal nach. If we are hidden, wenn wir verborgen sind, we are fine, we are safe. Dann geht es uns gut, wir sind sicher. Look, one of the biggest problems is lack of faith. Schaut, eines der größten Probleme ist mangelnder Glaube. This is one of the I'm convinced. Ich bin davon überzeugt. There is two major problems in the Church of Jesus Christ. Dass es heute zwei Hauptprobleme in der Gemeinde Christi gibt. Number one, we don't understand the new covenant and because of that we don't understand how good God really is. Nummer eins ist, wir verstehen den neuen Bund nicht und deshalb verstehen wir nicht, wie gut Gott wirklich ist. Number two. Nummer zwei. We don't live by faith. Wir leben nicht im Glauben. So we pray instead of simply believing what has already happened. Wir beten anstatt einfach zu glauben, was bereits passiert ist. What does it help you to beg God to protect you if you don't believe that you're protected? Was hilft es dir, Gott anzuflehen, dass er dich beschützt, wenn du nicht glaubst, dass du bereits beschützt wirst? What do you think is more powerful, to simply say, I believe, I'm safe, or keep begging him to make you safe when you are hidden in him? Was denkst du, was stärker ist? What do you think is more powerful? Einfach zu sagen, ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich bin sicher. To simply say, I believe I'm protected, or to ask him to protect. Oder ihn einfach weiterhin anzuflehen, wenn du bereits in ihm geborgen bist. The only thing that can get you out of this protection is unbelief. Das einzige, was dich aus diesem Schutz herausholt, ist Unglaube. The devil can do it. Would you? Der Teufel kann das nicht tun. God will not do it. Gott wird es nicht tun. Your unbelief moves you out of this protection. Aber dein Unglaube führt dich heraus aus diesem Schutz. So asking God to protect you is unbelief because you don't believe that what the Bible says is real and true. Wenn du Gott um Schutz bittest, ist das in Wirklichkeit Unglaube, weil du nicht glaubst, dass das, was die Bibel sagt, tatsächlich wahr ist. It's the finished work of the cross. It's a done deal. It happened. Es ist das vollbrachte Werk am Kreuz. Es ist erledigt. Es ist passiert. Fertig. This is so important. Das ist so wichtig, Leute. So how do we get saved? Also, wie werden wir gerettet? Romans chapter 10. Römer 10. Look what it says, verse 8. Schaut euch Vers 8 bis 9 an. But what does it say? The word is near you in your mouth. In your heart. Sondern was sagt sie? Das Wort ist dir nahe in deinem Mund und in deinem Herzen. That is the word of faith that we preach. Das ist das Wort des Glaubens, das wir predigen. If you confess with your mouth, dass wenn du mit deinem Mund the Lord Jesus, Jesus als Herrn bekennst and believe in your heart, und in deinem Herzen glaubst, God has raised him from the dead, you will be saved. Dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet werden. But with the heart one believes unto righteousness, denn mit dem Herzen wird geglaubt zur Gerechtigkeit. With the mouth you confess unto salvation. Und mit dem Mund wird bekannt zur Errettung. Look how simple this is. Schau, wie einfach das ist. This is appropriating faith. Das ist nehmender Glaube. That's what you do with everything that the finished work of the cross did. Und das machst du einfach mit allem, was das vollbrachte Werk am Kreuz bewirkt hat. Healing. Heilung, Protection, Schutz, Provision, Versorgung, everything that you find in him, through him, in Christ, through Christ. Alles, was du in ihm, durch ihn, in Christus, durch Christus entdeckst. Everything that says he already did, like he blessed me with every spiritual blessing in heaven and place. Alles, wo es heißt, dass er es getan hat, zum Beispiel, er hat uns gesegnet mit jedem geistlichen Segen in der Himmelswelt in Christus Jesus. I'm gonna give you simple practical steps. Ich zeige euch praktische Schritte. I love it how quick you guys create arts with it. Ich liebe es, wie schnell ihr Leute Kunstwerke damit erschafft. Really cute. If anybody chooses. Number one. Nummer eins. The word is near you. Verse 8. Das Wort ist dir nahe, Vers 8. It's not far. Es ist nicht weit weg. It's not up in heaven with God. Es ist nicht oben im Himmel bei Gott. It's near you, it's in your mouth and in your heart. Es ist euch nahe, es ist in eurem Mund, es ist in eurem Herz. The word is right there with you. Das Wort ist direkt bei dir. Stop putting it on God. Hör auf, es auf Gott zu schieben. Stop blaming God for it. Hör auf, Gott zu beschuldigen. It's right there. Es ist direkt hier. It's in your mouth. In deinem Mund. In your heart. Es ist in deinem Herzen. Number two. Nummer 2. Verse 9. Vers 9. You have to confess it with your mouth. Ihr müsst es mit eurem Herzen bekennen. Number 3. Mund bekennen. Nummer 3. You have to believe it with your heart. Du musst es mit deinem Herzen glauben. So look how simple. Das ist ganz einfach. I think no Christian in the world. Ich denke, kein Christ auf der Welt would ever do this. Würde das tun. A friend comes to you and says, I want to become a Christian. Ein Freund kommt zu dir und sagt, ich möchte gern Christ werden. I want to be saved. Ich möchte gerettet werden. I've never met a Christian who reacts like this. Ich habe noch nie einen Christ getroffen, der so reagiert. Okay. Okay. You have to ask, ask, ask, seek, seek, seek, knock, knock, knock. Zuerst musst du bitten, bitten, bitten, suchen, suchen, suchen und anklopfen und anklopfen und anklopfen. You must not quit. Du darfst nicht aufhören. You have to put intensity into this prayer. Du musst mit viel Intensität beten. You have to fast and pray, not quit, until God saves you. Du musst fasten und beten und nicht aufhören, bis Gott dich rettet. Never heard a Christian preach a gospel like this. Ich habe noch nie gehört, dass ein Christ das Evangelium so predigt. They say. Predigt. Du musst sagen. You have to believe in your heart that Jesus died. Du musst in deinem Herzen glauben, dass Jesus am Kreuz gestorben ist. You confess it with your mouth. Und dann musst du es mit deinem Mund bekennen. And then you're saved. Dann bist du errettet. How come that's how we believed we get saved, but that's not how we believed that we get healed or provision come? Wie kommt es, dass wir glauben, dass man so errettet wird, aber wir glauben nicht, dass wir so geheilt oder werden oder Versorgung kommt? Because religion has perverted all of this stuff. Weil Religion all diese Dinge verdreht hat. Then our hearts get so disappointed. Und dann werden unsere Herzen so enttäuscht. Let me challenge. Ich möchte euch herausfordern. You know, people who really know me well and my family well. Leute in meiner Familie, die mich wirklich gut kennen. That's how I spend my time. Die wissen, ich verbringe so meine Zeit. You see, I spend my time enjoying Jesus and his finished work. Ich verbringe meine Zeit, indem ich Jesus und sein vollbrachtes Werk genieße. I much rather spend 1 hour just enjoying the finished work than trying to convince him to provide, to prosper, to heal. Ich verbringe viel lieber eine Stunde damit, das vollbrachte Werk zu genießen, als ihn zu überzeugen, dass er mich versorgt und dass ich geheilt werde. We need about 50,000 reais every month for a project with the children. Sometimes 60,000-70,000. Wir brauchen jeden Monat etwa 50,000 real für die Projekte mit den Kindern, manchmal bis zu 70,000. I never ask a person. Ich bitte nie eine Person darum. But I never ask God. Aber ich bitte auch nie Gott darum. It's like I haven't pleaded with God to save me. I believe that on the cross my salvation was paid for. Ich habe Gott nie angefleht, mich zu retten. Ich glaube, dass meine Errettung am Kreuz bezahlt wurde. That's how I appropriate everything else that has been given to me through the cross. Und so wende ich auch alles andere an, das mir durch das Kreuz gegeben wurde. Reinhard, I don't experience this. Aber Reinhard, ich erlebe das so nicht. You don't experience this because 30, 40, 50 years of religion has told you to do something different. Du erlebst das nicht, weil dir 30, 40 oder 50 Jahre lang von der Religion etwas anderes gelehrt wurde. So now you begin to say thank you. Und jetzt fängst du an, Danke zu sagen. You begin to believe. Du fängst an zu glauben. You begin to ask. Du fängst an zu handeln. You already quit asking. Und du hast aufgehört zu bitten. But every time you do this, aber jedes Mal, wenn du das tust, your heart screams. Schreit dein Herz dich an. You think it's gonna happen? Denkst du wirklich, dass das passiert? That means you don't believe it yet in your heart. Das heißt dann, du glaubst nicht in deinem Herzen. So next week I will teach you how to convince your heart. Und deshalb lehre ich euch nächste Woche, wie du dein Herz überzeugen kannst. But I'm going to give you a little homework for now. Aber jetzt gebe ich euch eine kleine Hausaufgabe. For the next whatever, 30, 40 days. Für die nächsten 30 bis 40 Tage. But by Monday you will already be surprised what happened. Aber am Montag schon wirst du überrascht sein, was passiert ist. The last 30 minutes of every day. In den letzten 30 Minuten jedes Tages. Here is what you do. Machst du Folgendes. You're not gonna ask God anything. Du bittest Gott um rein gar nichts. You already turn off your cell phone. Du schaltest dein Handy aus. You get off all the electronics. Du legst alle elektronischen Geräte zur Seite. And you spend 30 minutes. Und du benutzt 30 Minuten. You don't use a Bible. Du benutzt keine Bibel. No. Você não vai usar sua Bíblia. You write down two scriptures. Du schreibst zwei Schriftstellen auf. Ephesians 1, verse 3 and 2 Peter 1, verse 3. Epheser 1, Vers 3 und 2. Petrus 1, Vers 3. Thanks be God, the Father of our Lord Jesus Christ, who is blessed with every spiritual blessing in heaven and earth. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus. And 2 Peter, by his divine power, he's given us everything to be for life and godliness through the knowledge of him. Und durch seine göttliche Kraft hat er uns alles geschenkt, was zum Leben und zum Wandeln Gottes Furcht dient, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Tugend. So 30 minutes at night and the first 30 minutes every morning, the first. Also jeden Abend und jeden Morgen 30 Minuten. If you don't have time, get up half an hour early. Wenn du keine Zeit hast, steh eine halbe Stunde früher auf. First 30 minutes. In den ersten 30 Minuten. Don't turn on your phone in the beginning, first in the morning. Don't ever do that. It's the worst thing anybody can do. Du schaltest dein Handy noch nicht an. Das ist das Allerschlimmste, was du tun kannst. Did you hear me? Hörst du mich? The worst thing that you ever can do is turn on the phone when you first wake up. Trust me, it's the worst thing. Das Schlimmste, was du tun kannst, ist dein Handy anzuschalten, gleich nachdem du aufgewacht bist. Vertraut mir, das ist echt das Schlimmste. I taught this to our leaders 35 years ago, before there were any cell phones. Ich habe das bereits vor 35 Jahren zu unseren Leitern gesagt, bevor es überhaupt Handys gab. Didn't teach them to turn on the phone. I just told them, listen, don't do anything, don't listen to anybody. Ich habe natürlich nicht gesagt, macht eure Telefone nicht an. Ich sagte, macht gar nichts, hört auf niemanden. If you connect with Earth before you connect with Heaven, you will pay the consequences. Wenn du eine Verbindung mit der Erde aufnimmst, bevor du dich mit dem Himmel verbindest, dann wirst du die Konsequenzen bezahlen müssen. There's nothing I can do to help you then. Dann kann ich dir auch nicht mehr helfen. You choose, it's fine. Du entscheidest, das ist okay, du bist frei. Do whatever you want. Mach, was immer du willst. But I've literally done this for decades. Aber ich habe das buchstäblich seit Jahrzehnten gemacht. The last moments and the first moments, I've always said, the last 30 minutes and the first 30 minutes of every day are key moments. Ich habe immer gesagt, die letzten Momente und die ersten Momente eines Tages sind absolute Schlüsselmomente. I taught these my leaders about 35 years ago because the Holy Spirit. Das habe ich meinen Leitern schon vor 35 Jahren gelehrt, weil es mich der Heilige Geist mich gelehrt hat. And just recently, very recently. Und erst vor kurzem. Somebody sent me a scientific research evidence. Schickte mir jemand einen wissenschaftlichen Beweis. Who said? Der besagte. That the first 30 minutes and the last 30 minutes of every day influence your heart more than any other thing. Dass die ersten und die letzten 30 Minuten des Tages unser Herz mehr als alles andere beeinflussen. So think about this. Denk darüber nach. That's your golden key. Das ist ein goldener Schlüssel. Faith is a matter of the heart, not a matter of your brain. Glaube ist eine Sache des Herzens, keine Sache des Gehirns. Of course your heart cannot believe if you spend the first 30 minutes and the last 30 minutes of a day wrong. It'll never happen. Natürlich kann dein Herz nicht glauben, wenn du die ersten und die letzten 30 Minuten falsch verbringst. Das passiert nicht. So some of you have to make some very, very serious choices. Deshalb müssen einige von euch ein paar sehr ernste Entscheidungen treffen. So what do you do? Also was machst du? You quiet yourself. Du kommst zur Ruhe. You go to a place where nobody can bother you. Du gehst an einen Ort, wo niemand dich stören kann. Wherever the place is. Egal, wo auch immer das ist. Turn off all the electronics, disconnect yourself from everybody. Schalte alle Elektronik aus und trenne dich von allem. Quiet yourself. Und komm zur Ruhe. This will be hard for you because in the beginning your mind will go all over the world. Das wird am Anfang schwer sein, denn dein Verstand will überall hinwandern. It'll go to all the worries, it'll go everywhere. Er wird zu all den Sorgen gehen, einfach überall hin. I will teach you how to do this next week. How to do this properly. Don't worry. Ich werde euch nächste Woche vernünftig beibringen, wie man das macht. Keine Sorge. For now, just that's what you do. Aber jetzt macht ihr erstmal dies. Quiet your heart. Bring dein Herz zur Ruhe. You take these two scriptures. Nimm diese zwei Bibelstellen. If you memorize them, that's perfect. Und wenn du sie auswendig lernst, ist das perfekt. If you don't, that's all right. Take them. In the pace of mind. Wenn nicht, ist auch okay. Schreib sie einfach auf. And here's what you do. Und dann machst du das. You say thank you. Du sagst danke. You don't ever ask. Bitte nie. So I'm challenging you not to ask God for anything that you need in your personal life for the next 30 days. Ich fordere dich heraus, Gott in den nächsten 30 bis 40 Tagen, um gar nichts für dein persönliches Leben zu bitten. You just sit down quiet yourself like this. Sitz einfach still da und lehn dich zurück. Father, thank you. Und sag, Vater, danke. Wow, thank you. Wow, danke. I have already been blessed with every spiritual blessing in heaven. Ich wurde bereits gesegnet mit jedem geistlichen Segen in der Himmelswelt. And you have placed me in the heavenly place. Und du hast mich in die Himmelswelt versetzt. So I am where all the blessings are. Also ich bin genau dort, wo alle Segnungen sind. Because you already have blessed me. Weil du mich schon gesegnet hast. All these blessings are going to manifest themselves. Oh, diese Segnungen werden sich jetzt manifestieren. My finances are going to change because they will manifest this blessing. Meine Finanzen werden sich verändern, weil sich diese Segnungen nun manifestieren. My body will express these blessings through health. Mein Körper wird diese Segnungen als Gesundheit zum Ausdruck bringen. Wow, I have been given everything. Wow, mir wurde alles gegeben. I thank you so much. Ich danke dir so sehr. You know what's gonna happen to me? Wisst ihr, was dann passiert? A lot of crazy thoughts. Jede Menge verrückte Gedanken. Just calm yourself down. Beruhige dich einfach. And say, und sage, because I'm in Christ, these thoughts I don't accept. Weil ich in Christus bin, akzeptiere ich diese Gedanken nicht. I send you away. Sie müssen gehen, ich schicke sie weg. And then you continue. You will say, continue. 30 minutes. Und dann macht ihr einfach weiter. Thank you, that I'm danke, dass ich gesegnet bin. Oh Jesus, you are so good. Thank you. Oh Jesus, du bist so gut. Danke, dass du mich gesegnet hast. Because that's what you did, that's what I will experience. Weil du das getan hast, werde ich es jetzt erleben. Because of that's what you did, I reject anything that's the opposite. Weil du das getan hast, lehne ich einfach alles ab, was das Gegenteil ist. You do this and you will be shocked what's gonna happen. Wenn du das tust, wirst du geschockt sein über das, was passiert. You see, how do we pray in our personal prayer life? Schau, wie beten wir in unserer persönlichen Gebetszeit? If you really study the scripture, wenn du die Bibel wirklich studierst, the New Testament, the letters, das Neue Testament und die Briefe, we are not taught anywhere that we should ask for any of these personal things that we need, like a marriage partner, provision, a new car, a house, a job. Nothing. Nirgends ist eine Stelle zu finden, die sagt, dass wir für all diese persönlichen Dinge bitten sollen, die wir brauchen, wie einen Ehepartner, Versorgung, ein neues Auto, ein Haus, eine Arbeit, gar nichts. This is what we should ask. Und wir sollen ihn aber das bitten. More of the spirit of wisdom and revelation to know him. Mehr vom Geist der Erkenntnis und der Offenbarung, um ihn zu kennen. Most of us don't even know him. Die meisten von uns kennen ihn noch nicht einmal. We don't know him and we don't know what we have. Wir kennen ihn nicht und und wir wissen nicht, was wir haben. That's why we pray so wrong. Und darum beten wir so falsch. So should you ask God? Sollen wir Gott also bitten? Oh, please do. Oh ja, mach das bitte. For more spirit of wisdom, for more revelation, for more understanding, for more wisdom. Bitte um mehr Geist der Weisheit, mehr Offenbarung, mehr Verständnis und noch mehr Weisheit. Because if you have the revelation of what happened on the cross, what else are you going to ask? Denn wenn du Offenbarung hast, was am Kreuz passiert, was solltest du dann noch wollen? That's the key that you have to understand. Das ist der Schlüssel, den du verstehen musst. Look, in reality, God doesn't need to give you anything. Schau, in Wirklichkeit muss Gott dir gar nichts geben. What you need is more revelation and understanding of what he already gave. Was du brauchst, ist mehr Offenbarung und Erkenntnis dessen, was er bereits gegeben hat. For instance, zum Beispiel, so many people pray this prayer. So viele Menschen haben dieses Gebet gebetet. Give me your strength, give me more strength, give me more strength. Herr, gib mir mehr Kraft, gib mir mehr Kraft. People, I'm really sorry, I don't want to be offensive, but it's so stupid to pray this. Leute, es tut mir wirklich leid, ich will niemanden beleidigen, aber dieses Gebet ist so dumm. I love you so much, I will tell you the truth, it's really silly to do that. Ich liebe euch so sehr, darum sage ich euch die Wahrheit, aber es ist wirklich albern, so zu beten. What happens? Was passiert dann nämlich? What, strengthen me, strengthen me. Herr, stärke mich, stärke mich. I still feel weak. Aber wir fühlen uns immer noch schwach. Pray, bete mehr. More intensity. Intensiver. When I hear your voice. Ich muss deine Stimme hören. Ask, see, knock. Bittet, sucht, klopft an. That destroys your faith. Das zerstört Glauben. It's a crime to teach people like that. Es ist ein Verbrechen, Menschen so ein Gebet beizubringen. Why? Und warum? Because you actually don't believe what happened to the cross and you're trying to convince God to do something that he already did. Denn in Wirklichkeit glaubst du dann nicht an das, was am Kreuz passiert ist und versuchst stattdessen Gott davon zu überzeugen, etwas zu tun, das er bereits getan hat. Why didn't you do this? Warum machst du nicht Folgendes? I can do all things through Christ to strengthen. Ich vermag alle Dinge in Christus, der mich stärkt. Philipper 4, Vers 13. If you feel challenged because of a difficult situation that you have to handle. Wenn du dich schwach fühlst und herausgefordert wegen einer schwierigen Situation, mit der du umgehen musst. Why don't you do this? Warum machst du nicht Folgendes? Calm yourself down. Werde einfach ruhig. Quiet your heart. Bring dein Herz zur Ruhe. And then you say this. Und dann sagst du. Ephesians 6, Vers 10. Epheser 6, Vers 10. We will teach about spiritual warfare too. That's gonna mess with you. Wir werden auch über geistliche Kampfführung lernen. Das wird euch völlig durcheinander bringen. I hope I have time to teach it. It's gonna really mess. Hoffentlich habe ich Zeit, darüber zu lernen. Das wird euch echt durcheinander bringen. I love to teach about this. Und ich liebe es, darüber zu lernen. So here's what you do. Also du machst Folgendes. Ephesians 6, 10. Epheser 6, 10. Finally, brethren, be strong in the Lord and in the might of his power. Übrigens, meine Brüder, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Listen, it's a good thing. Paul never said, finally, brethren, pray hard that the Lord will strengthen you. Hör zu, Paulus sagte nie, im Übrigen, Brüder, betet entschieden, dass der Herr euch stark macht. He never said that. He said, you, finally, you be strong. Er sagte, im Übrigen, ihr seid stark. You studied this in the Greek grammar. This is all about appropriating faith. Studiert das in der griechischen Grammatik. Hier geht es ausschließlich um nehmenden Glauben. It is written very clearly. Und es steht ganz klar da. It means that by faith you take the strength and the power that you have in the Lord. Es bedeutet, dass du durch Glauben die Stärke und die Kraft annimmst, die der Herr dir gegeben hat. I was very young. Ich war sehr jung. It was in 84. I was 23 years old. 1983, da war ich 23 Jahre alt. And the Lord asked me to do a 30-day fast. Und der Herr bat mich, ein 30-tägiges Fasten zu halten und nur Wasser zu trinken. When I started my fast, I was very skinny already. Und als ich damit anfing, war ich schon ziemlich dünn. So 30 days only water, I was like almost non-existent. Und nach 30 Tagen nur Wasser trinken, war ich kaum mehr existent. 21 day. Am 21. Tag I was in the room, just spending the time with the Lord. War ich im Zimmer und verbrachte einfach Zeit mit dem Herrn. And I collapsed on the floor. Als ich auf dem Boden zusammenbrach. I collapsed on the floor because my body was too weak. Ich zerbrach zusammen, weil mein Körper so schwach war. I was bone and skin only. Ich war nur noch Haut und Knochen. And I had pain that was so intense that I really thought I'm probably gonna die now. Und ich hatte so starke Schmerzen, dass ich dachte, jetzt werde ich sehr wahrscheinlich sterben. And I was laying on the floor, a 23-year-old kid. Und ich lag am Boden, ein 23-jähriger Junge. Crying out to God to strengthen me. Und ich schrie zu Gott, dass er mich stärken solle. Crying out to God to give me the strength to finish the 30 days because I really wanted to do what the Lord asked me to. Ich schrie zu Gott, dass er mir die Kraft geben solle, um die 30 Tage zu beenden, denn ich wollte wirklich tun, worum ich mich gebeten hatte. I love Jesus so much. Ich liebe Jesus so sehr. sehr. Und I love God so much. Ich liebe Gott so sehr. You know, he doesn't like self-pity. Wisst ihr, er mag Selbstmitleid nicht. In fact, that's of the hell. In Wirklichkeit kommt das aus der Hölle. You know, God didn't say, oh, Reinhard. Gott sagt nicht, oh, Reinhard. You're such a sweet son. Du bist so ein lieber Sohn. You're so young and so skinny. You still obey me and fasting 30 days of water. Thank you. Du bist so jung und so dünn und gehorchst mir trotzdem und fastest 30 Tage nur mit Wasser. Danke. Now you're in so much pain and so weak and you ask me to strengthen you. What a beautiful person. Und jetzt bist du so schwach und hast so viele Schmerzen und bittest mich, dich zu stärken. Was für ein wunderschönes Gebet. I love your heart. Ich liebe dein Herz. Of course I'm gonna strengthen. Natürlich stärke ich dich. You know, I'm so glad you didn't do that. Ich bin so froh, dass er das nicht gemacht hat. You know, when I was laying on the floor, begging God to strengthen me. Denn als ich da am Boden lag und Gott anbettete, mich zu stärken, you know what he did? Wisst ihr, was er tat? He rebuked me. Er tadelte mich. Yes, God is good. He rebuked me. Ja, Gott ist so gut. Er tadelte mich. He's beautiful. Er ist wunderbar. You know why he rebuked? Wisst ihr, warum er mich tadelte? Because he loved me so much. Weil er mich so sehr liebt. And his rebuke changed my life forever. Und sein Tadel veränderte mein Leben für immer. He said to me, "What are you doing on the floor?" Er sagte zu mir, was machst du da am Boden? So, I got so mad at God. Ich wurde so wütend auf Gott. I did. Oh, wirklich? What do you mean, when I lay on the floor? I'm almost dying because of what you told me to do. Was meinst du, was mache ich hier auf dem Boden? Ich sterbe fast wegen dem, was du mir aufgetragen hast. That's what he said. Und er sagte, Reinhard, I never wanted you to fast in your strength. Ich wollte nie, dass du aus deiner eigenen Stärke fastest. I wanted you to, by faith, take Ephesians 6, verse 10 and fast. Ich wollte, dass du in meiner Stärke Epheser 6, Vers 10 nimmst und fastest. Finally, my brethren, be strong in the Lord and in the might of his power. Im Übrigen, meine Brüder, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Do you know what I did? Wisst ihr, was ich machte? I pulled myself up from the floor. Ich zog mich vom Boden hoch. It was very hard. Es war sehr schwer. And then I said this. Und dann sagte ich, I believe. Ich glaube. I believe. Ich glaube. Ich glaube. I said, I am strong in the Lord and in the might of his power. Ich bin stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. I am strong in the Lord and in the might of his power. Ich bin stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. This was my first experience of appropriating faith in my life. Das war meine erste Erfahrung von nehmendem Glauben in meinem ganzen Leben. That was in November of 84. Das war im November 84. 36 years ago. Vor 36 Jahren. I didn't understand it properly. Ich habe nehmenden Glauben damals nicht verstanden. Not the way I stand it. Nicht so, wie ich ihn heute verstehe. But as I rose up, aber als ich aufstand, I quit asking God to give me strength. Hörte ich auf, Gott zu bitten, mich zu stärken. I said, thank you. Ich sagte danke. I believed. Ich glaubte. And I acted. Ich handelte. So I did everything I teach today about appropriating faith without knowing what I was doing. Ich tat alles, was ich heute lehre, ohne dass ich wirklich wusste, was ich tat. So I said, Lord, thank you. Ich sagte, also, danke Gott. I'm strong in you and in the power of your might. Ich bin stark in dir und in der Macht deiner Stärke. Thank you for your strength. Danke, danke für deine Stärke. Thank you for your power. Danke für deine Kraft. And I acted and dragged myself up from the floor. Und ich handelte und zog mich vom Boden hoch. Do you know, I thought I put my hands into some whatever high voltage power socket. Wisst ihr, ich dachte, ich hätte meine Hände in eine Steckdose mit Starkstrom gesteckt. My body went like, mein Körper fing an zu zucken. And I finished the fast super easily. Und ich beendete das Fasten ganz leicht. There was this power surge going through my whole. Dieser Kraftstrom floss durch meinen ganzen Körper. Listen. Hör zu. Please get this. Bitte begreif das. Please catch. Nehmt es an. We ask God in our personal prayer life for so many things, but we hardly ever say thank you. Wir bitten Gott in unserer persönlichen Gebetszeit um so viele Dinge, aber wir sagen fast nie Danke. We misunderstand so many Bible verses because of religion. Wir missverstehen so viele Bibelverse wegen Religion. Why don't you spend so much more time in His presence? Warum verbringst du nicht viel mehr Zeit in seiner Gegenwart? Thank you. Wow, I actually have been declared prosperous by God. Danke, wow, ich wurde von Gott wirklich wohlhabend, als wohlhabend bezeichnet. This makes my heart sad. Das macht mein Herz traurig. Really sad. Wirklich traurig. A lot of Christians have said this. Viele Christen sagen, if I have already been blessed with every spiritual blessing, why is there still a minus on my bank account? Wenn ich bereits mit allen geistlichen Segnungen gesegnet bin, warum ist dann immer noch ein Minus auf meinem Bankkonto? It doesn't make me sad because your bank account is in minus. Es macht mich nicht traurig, weil dein Bankkonto im Minus ist. It makes me sad because you are not willing to appropriate by faith, to practice, to deconstruct your religious mindset. Es macht mich traurig, weil du nicht bereit bist, im Glauben anzunehmen und zu trainieren, um dein religiöses Denken abzubauen. But what you're willing is to criticize God and blame him that his word is not true. That's sad. Aber wozu du bereit bist, ist Gott zu kritisieren und zu sagen, dass sein Wort nicht stimmt. Das ist traurig. Listen, I said it. I said it again. Hör zu, ich habe schon gesagt und ich sage es noch einmal. The Lord spoke to me long time ago. Der Herr hat mir vor langer Zeit gesagt. He said to me, Reinhard, if you keep asking the question why, you will wound your heart so deeply, so deeply, you can't get out of the pain. Wenn du weiterhin die Frage stellst, warum, dann wirst du dein Herz so tief verletzen, dass du den Schmerz bald nicht mehr aushalten kannst. You know why? Separate gift. Because the question why is an accusation. Und zwar, weil die Frage, warum, eine Anklage ist. God, why am I still in the minus when I'm already blessed? Gott, warum bin ich immer noch im Minus, wenn ich bereits gesegnet bin? You are judging God and you are accusing God that his word is not true. And that causes you pain. You cannot believe how much it hurts. Du verurteilst Gott und du klagst ihn an, dass sein Wort nicht stimmt und das verursacht dir solche Schmerzen, wie du sie dir nicht mehr ausmalen kannst. God, why did you allow for my husband to leave me? Why did you allow for my wife to leave me? Gott, warum hast du zugelassen, dass mein Mann mich verlassen hat? Warum hast du zugelassen, dass meine Frau mich verlassen hat? God, why did you allow for my child to die? Gott, warum hast du zugelassen, dass mein Kind stirbt? God, why did you allow that I lost the business? Warum hast du erlaubt, dass ich die Firma verliere? The question why will pierce your heart with the deepest pain that you can imagine. Die Frage warum wird dein Herz mit dem tiefsten Schmerz durchdringen, den du dir vorstellen kannst. Make a decision today, never ask this question. Triff heute eine Entscheidung, diese Frage nie mehr zu stellen. This is not in my notes. Das steht nicht in meinen Notizen. I'm saying this because the Holy Spirit is telling me right now that you need to hear this. Ich sage das, weil der Heilige Geist mir genau jetzt sagt. Make a decision to erase this accusation. Triff die Entscheidung, diese Anklage zu löschen. There are things you will never understand. Leave these things in the hands of a loving Father. Es gibt Dinge, die du nie verstehen wirst. Lass diese Dinge in den Händen des liebenden Vaters. But not only with God, with one another too. Aber nicht nur Gott, sondern auch miteinander. For instance, zum Beispiel. Daniel says something to me. Daniel sagt etwas zu mir. Not that he ever would do that. Nicht, dass er das jemals tun würde. But he says something to me that it seems very hurtful to me. Aber nehmen wir an, er sagt etwas zu mir, das mich sehr verletzt. The moment I enter this question why, the pain goes so deep, it's very hard to get out of it. In dem Moment, in dem ich die Frage stelle, warum, geht der Schmerz so tief, dass es sehr schwer wird, ihn wieder loszuwerden. Why did he say that to me? Warum hat er das zu mir gesagt? And then we make up our mind. Und dann entscheiden wir uns. He said that because what I did yesterday really upset him. Er hat das gesagt, weil ich gestern etwas tat, das ihn verärgerte. He said that because he doesn't like me. Er hat das gesagt, weil er mich nicht mag. He said that because he doesn't want to work with me here in the office. Er hat das gesagt, weil er hier nicht mit mir im Büro arbeiten will. He said that because he's upset at me that I didn't give him a pay raise. Er sagte das, weil er sauer auf mich ist, weil ich ihm keine Gehaltserhöhung geben will. The moment we decide that we know the why, we pierce our hearts, our soul with the pain that's indescribable. In dem Moment, in dem wir entscheiden, dass wir das Warum kennen, durchbohren wir unser Herz und unsere Seele mit einem Schmerz, der unbeschreiblich ist. And we can only get out of this pain by surrendering. This judgment. Und wir können nur aus diesem Schmerz herauskommen, indem wir diese Verurteilung loslassen. It's a judgment. Es ist eine Verurteilung. Do you know, I learned this actually from my wife. Wisst ihr, das habe ich eigentlich von meiner Frau gelernt. For instance, for example, somebody walks by and says something really bad about you. Zum Beispiel, jemand geht vorbei und sagt was wirklich Schlechtes über dich. People say, I think they said it because you really upset them there. Und die Leute sagen dann, ich denke, das hat er gesagt, weil du ihn vorher geärgert hast. You know what I said? Wisst ihr, was ich sage? I said, I don't even want to hear that. Ich sage, ich will das gar nicht hören. Ich weiß nicht, warum er das gesagt hat. I only know what they said. Ich weiß nur, was er gesagt hat. But the why, I don't decide. Aber über das Warum habe ich keine Entscheidung. The only way I would ever say this is why they said it. If people said to me, I said that to you because of this. Die einzige Situation, in der ich überhaupt sagen würde, aus diesem Grund haben sie das gesagt, ist, wenn Leute zu mir kommen und sagen, ich habe das deswegen zu dir gesagt. If you don't know the why, never assume. Please, never. Wenn du das Warum nicht kennst, stell bitte keine Vermutung an. Niemals. He's telling me right now. Der Heilige Geist sagt mir gerade jetzt. There are a lot of people watching and you have pierced yourself with deep emotional pain because you've judged. Dass viele Menschen gerade zuschauen und ihr habt euch mit einem tiefen emotionalen Schmerz durchbohrt, weil du geurteilt hast. Judging means you have decided that the question why. Urteilen bedeutet, ihr habt auf die Frage Frage warum eine Antwort beschlossen. Surrender this now. Lass dieses Urteil los. Say, Lord, I'm so sorry. Sagt, Herr, es tut mir so leid. I'm gonna release this right now. Es tut mir leid, ich lasse es los. I'm gonna give up. I'm gonna surrender the question why. Ich lasse es jetzt los, ich lasse die Frage warum los. I don't know why, so I let it go. I don't need to know. Ich weiß nicht, warum das passiert ist und darum lasse ich es los. You will see how instantly this deep pain is going to get out of your heart. Du wirst sehen, wie automatisch wird dieser unglaubliche Schmerz dein Herz verlassen. Lord, we are so sorry. Señor, nos sentimos tanto. We surrender, assuming that we know why what happened to us. Wir lassen los. Wir lassen die Vermutung los, warum der Pastor oder der Ehepartner das gesagt hat. We surrender, assuming why the pastor said this, the spouse said this. Wir lassen das los, warum der Pastor oder der Ehepartner etwas gesagt hat. We surrender it to you right now, Lord. Wir übergeben es dir, Herr. Wir legen es in deine Hände. And we leave it there. We're never gonna take it back. Und wir lassen es dort. Wir holen es nie wieder zurück. Make this your prayer. Mach das zu deinem Gebet. Because the moment you assume why, it's like a sword. Weil in dem Moment, in dem du Vermutungen über das Warum anstellst, ist das wie ein Schwert in deinem Herzen. Because it's a judgment. Und das ist dein Urteil. Und was etwas anderes passiert. Romans 2, I believe it says. In Römer 2 heißt es, ich glaube Vers 1, who are you, a man, to judge your brother? Wer bist du, dass du deinen Bruder verurteilst. If you judge, you will actually end up doing the same thing. Denn wenn du urteilst, wirst du am Ende dasselbe tun. I will never be like my mother. Ich werde nie so sein wie meine Mutter. Because she always acted like this because she hated me. Denn sie hat immer so gehandelt, weil sie mich hasste. If you've ever said that, you're going to do exactly the same thing. Und wenn du das jemals gesagt hast, dann wirst du irgendwann genau dasselbe machen. Because when you judge, you do what you judge. Denn wenn du richtest, dann tust du genau dasselbe, das du verurteilst, sagt die Bibel. Law of sowing and reaping. Das ist das Gesetz von Saat und Ernte. Surrender your why. Gib dein Warum auf. It was a little detour and I'm not apologizing. Das war ein kleiner Exkurs und ich entschuldige mich nicht dafür. Monday night. Montagabend. 8 o'clock we can... Um 8 Uhr machen wir weiter. Tonight in 3 hours. Heute Abend in 3 Stunden. 2 hours. Habe ich noch ein Live. I have another live. Und morgen um 3 Uhr. Ich liebe euch, Leute. Ciao.